Das Mädchen an deiner Seite wickelt dich seit Wochen ein. Mensch, sieh mal in ihre Augen, das Baby hast du nicht allein.